herzlich zu dieser Gedenk- und Protestveranstaltung und bitte jetzt Herrn Baum, da geht's schon los, Romani Rose, das Mikrofon zu nehmen. Romani Rose, wo ist er? Ja, komm rauf, ich muss dich noch vorstellen. Und ich finde dich nicht. Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates der Sintis und Romas, entschuldigt bitte. Hallo Romani Rose. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Begriff Holocaust steht auch für die systematische Ermordung von 500.000 Sinti und Roma im nationalsozialistisch besetzten Europa. Wie im Falle der Judenvernichtung handelt es sich um einen rassistisch motivierten Völkermord, der in Berlin zentral geplant und unter Beteiligung nahezu aller staatlichen Institutionen des damaligen Dritten Reichs organisiert wurde. Die sogenannte Rampe von Auschwitz, Ziel von Transporten mit Sinti, Roma sowie Juden aus ganz Europa, ist zum Symbol für eine industriell betriebene Mordpolitik geworden, die wir heute als Zivilisationsbruch schlechthin begreifen. Menschen wurden wie Tiere in Viehwaggons eingepfercht, mit erbarmungsloser bürokratischer Präzision in die Todeslager im besetzten Polen deportiert. Hören wir die Stimme eines Opfers, der Sintitzer Barbara Adler, die ihre Leidensgeschichte nach der Befreiung niederschrieb. Ich zitiere: Die Waggons wurden von außen verriegelt. Wir waren gefangen und abgeschnitten von dieser Welt. Die Züge fuhren an. Die Waggons überfüllt von Menschen, Familien mit ihren Kindern und Kleinkindern. Die Luft hier drin war drückend und schwer zum Atmen. Das Schreien der Masse war unerträglich. Viele der alten Menschen und Kleinkinder überlebten den Transport nicht. Tagelang lagen die Toten zwischen uns. Zitat Ende. Dieses erschütternde Zeugnis von Barbara Adler steht zugleich stellvertretend für die unzähligen Menschen, deren Spuren sich in den nationalsozialistischen Todesfabriken und in namenlosen Massengräbern verlieren. Die Reichsbahn war integraler Bestandteil der arbeitsteilig organisierten Vernichtungsmaschinerie im NS-Staat. Im Mai 1940 fuhren auf Befehl Himmlers erstmals Deportationszüge mit deutschen Sinti- und Roma-Familien in die Konzentrationslager im besetzten Polen. Im Vorfeld hatte es intensive Verhandlungen mit der Reichsbahndirektion gegeben, die bereitwillig Sonderzüge zur Verfügung stellten und diese dem Kriegsplan einreihten. Auch die von Himmler als sogenannter Reichsführer SS am 16. Dezember 1942 befohlene Deportation der bis dahin im Reichsgebiet verbliebenen Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wäre ohne die Beteiligung der Reichsbahn nicht möglich gewesen. Von einem sogenannten Zigeunertransport ist ein Fahrplan erhalten geblieben. Danach fuhr der Deportationszug mit den Sinti- und Roma-Familien am 24. März 1943 um 16.41 Uhr in Herbolzheim ab und traf drei Tage später am 27. März um 15.01 Uhr im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ein. Es ist die spezifische Verbindung von menschenverachtender Ideologie und Barbarei, von kalter bürokratischer Logik und mörderischer Effizienz, die dieses Verbrechen allen historischen Vergleichen entzieht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verantwortung, die unser Land aus der historischen Erfahrung des Holocaust erwächst, ist fundamentaler Bestandteil unserer politischen Kultur und unseres nationalen Selbstverständnisses. An an dieses beispiellose Verbrechen zu erinnern, hat nichts mit dem Beharren auf eine spezifische deutsche Schuld zu tun. Vielmehr geht es um unsere gemeinsame Verpflichtung, diesen Abgrund von Unmenschlichkeit niemals wieder zuzulassen. Daher können wir auch nicht die Augen davor verschließen, dass unsere Demokratie durch die Ausbreitung rechten Gedankensguts und durch dramatische Zunahme rechtsradikaler Gewalttaten, die sich auch gegen die Angehörige unserer Minderheit richten, zunehmend gefährdet ist. Unser besonderes Augenmerk muss der schleichenden, jenseits der öffentlichen Wahrnehmung erfolgten Aushöhlung unserer demokratischen Kultur durch Rechtsradikale, Neonazis und deren intellektuellen Vordenkern gelten, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Staatsapparat gezielt zu unterwandern und schrittweise öffentliche Positionen einzunehmen. Mit der grenzüberschreitenden und unkontrollierten Ausbreitung rassistischen Gedankenguts über das Internet ist eine völlig neue Form der Bedrohung gerade der jüngeren Generation entstanden. Es ist unerträglich, wenn in einschlägigen Internetforen unter Rückgriff auf die menschenverachtende Nazi-Diktion, die ich hier zitiere, Sonderbehandlung der Zigeuner gefordert wird, ohne dass die zumeist im Ausland ansässigen Betreiberfirmen zur Verantwortung gezogen werden können. Längst hat sich das Internet zum wichtigsten Medium rassistischer und neonazistischer Hetze entwickelt. Die Politik ist gefordert, wirksame Instrumente gegen diese Form geistiger Brandstiftung zu entwickeln. Beim Ausbau langfristiger Strategien gegen die rechte Bedrohung spielt historische Aufklärung eine Schlüsselrolle. Das Erinnern an die nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen muss Bestandteil zentraler und schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit sein. Gedenken an die Opfer des Holocaust bedeutet auch immer, gegenüber heutigen Formen von Diskriminierung sensibel zu sein. Wir müssen jungen Menschen vermitteln und vorleben, dass Demokratie und Menschlichkeit nicht selbstverständlich sind, sondern dass es Menschen bedarf, die engagiert für diese Werte eintreten. In einer Zeit, in der ökonomische Gesichtspunkte und Zwänge immer mehr Lebensbereiche durchdringen, ist es umso wichtiger, grundlegende Werte der Solidarität und Mitmenschlichkeit glaubhaft zu vermitteln, damit Menschenverachtung und Rassismus in unserer Gesellschaft keine Chance mehr haben. Lassen Sie mich hier zum Schluss noch einmal sagen, es ist unverständlich, dass sich die Deutsche Bundesbahn und der Vorsitzende Herr Medorn in dieser Frage so verhält. Es ist vollkommen unverständlich. Und ich appelliere von diesem Ort aus an Herrn Medorn und an die Verantwortlichen, die Schwierigkeiten, die man angibt, zu beseitigen und es möglich zu machen, dass die Bahn der Erinnerung dort hält, wo die Transporte abgegangen sind. Und das heißt auch hier vom Berliner Hauptbahnhof aus. Dankeschön. Applaus